1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht, wie immer freitags, und ich bin sehr gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Klaus, und Klaus ist 40 Jahre alt. Hallo Klaus. Moin moin. Klaus, um was geht's denn? Ja, ich hatte, ich arbeite schwarz und im Gerüstbau und seit 3,5 Wochen, und vor 2 Tagen, also am Mittwoch früh Vormittag, ist uns ein Arbeitsunfall passiert, für den ich verantwortlich bin. Ja, was war das für ein Unfall? Wir hatten ein Gerüst gebaut. Ich hatte leider den 18-5er nicht festgezogen. Das bedeutet? Ja, die Muttern da. Ja. Und mein Arbeitskollege ist dann abgeschmiert aus circa 8 Metern. Aus 8 Metern? Ja. Knochenbrüche, eventuell Wirbelsäule ist kaputt, und wie gesagt, das Problem, ich habe schwarz gearbeitet. Mhm. Und wir werden dann sofort den Rettungswagen, Notarzt gerufen, also 112 gewählt. Die kamen auch parallel dazu, habe ich den Chef angerufen, und der hat natürlich gesagt, ich soll sofort den Flattermann machen. Jetzt habe ich das Problem. Das hast du auch gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ich war ja Gott sei Dank nicht allein, also alleine hätte ich ihn nicht liegen lassen. Mhm. Also dann hätte ich gesagt, ich wäre eher ein Passant gewesen oder so dergleichen. Hast nur du dort schwarz gearbeitet, oder war die ganze Weiß Crew? Ich nicht. Kann ich nicht sagen. Weißt du nicht. Mhm. Darüber haben wir nicht gesprochen. Also der Krankenwagen wurde angerufen und du bist, ja, und du bist abgehauen. Der hat, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Minuten hat er gebraucht, und in der Zeit war ich weg. Aber da waren noch andere Männer. Da waren noch andere Arbeitskollegen, ja, von uns. Also wie gesagt, ich habe es dir gesagt gerade, also alleine hätte ich den da nicht liegen lassen. Also da hätte ich eher gesagt, ich wäre ein Passant, und ich habe es gesehen. Ne? Okay. Mhm. So. Ja, und er hat 2 Kinder, und es könnte passieren. Ich habe zu ihm keinen Kontakt, er liegt im Krankenhaus, und ich habe keinen Kontakt zu ihm. Ich habe jetzt nur vom Chef gehört, dass am Montag CT gemacht, also Computertomographie gemacht wird, dass eventuell was an der Wirbelsäule sein könnte. Mhm. Er hat 2 Kinder und ist in meinem Alter, 40, 41, weiß ich jetzt nicht aufs Jahr genau. Ja. Und da mache ich mir natürlich jetzt Vorwürfe. Ja. Normalerweise war es meine Aufgabe, das alles festzuschrauben, nur in der Hektik. Dann hat einer gerufen, was macht das und das, wie das halt im Stress passiert. Mhm. Da habe ich verschwitzt, will ich nicht sagen. Ich bin abgelenkt, weich, und er wollte dann schon die nächste Etage. Also du bist schuld daran, das kann man so sagen. Ich bin definitiv schuld daran. Mhm. Wenn du in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis gewesen wärst, wie sähe die Situation dann jetzt aus? Ja, versicherungstechnisch wäre es wohl einfacher gewesen, und ich hätte jetzt auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich wäre zum einen nicht abgehauen, kein Thema. Ja. Und man hätte dann mit offenen Karten spielen können. Wie stellt denn der Chef jetzt die Situation da? Er hat mir am Telefon gesagt, hau ab, mach den Flattermann, und wir haben uns nie gesehen und wir kennen uns nicht. Hm. Aber der Mann, der runtergestürzt ist, kennt dich ja. Der kennt mich, aber der weiß nicht, zumindest bin ich mir nicht sicher, ob er weiß, dass ich dort schwarz arbeite. Aber der weiß, dass du schuld an der Sache bist? Kann der weiß das ich so? Nicht. Ich habe mit ihm keinen Kontakt. Nee, kann der sich das denn irgendwie so ausdenken, dass es du den Fehler gemacht haben musst? Ich dachte ganz einfach, wenn das Trittbrett wegsackt, da wird jeder Doofe wissen, dass derjenige, der das da montiert hat, irgendwo was nicht oder nicht richtig gearbeitet hat. Das weiß jeder Doofe. Weil wenn ich richtig gearbeitet hätte, wäre es nicht weggefallen. Wie lange arbeitest du denn generell schon schwarz? Das waren 3,5 Wochen. Ja gut, das hast du ja gesagt. Ich habe davor nie schwarz gearbeitet. Ja. Was bist du vom Beruf? Ich bin Buchbinder. Ja. Und du lebst von Hartz IV? Ich lebe im Moment von Hartz IV. Und also ich bin jetzt seit 13 Monaten arbeitslos, seit einem Monat Hartz IV. Und ich habe auch zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Die älteste geht zur Schule. Und mit Hartz IV, das weiß, glaube ich, jeder, dass man da nicht unbedingt große Sprünge machen kann. Das ist kein Geheimnis. Und gerade wenn man eine schulpflichtige Tochter hat, kommt das nicht unbedingt gut. Ne? Du kennst ja die ganzen Schulkinder dann irgendwo mit Markenklamotten, blablabla. Alles klar. Zu reden, ne? Nee, aber wir brauchen nicht drüber zu reden, dass der Schwarzarbeit sicher nicht die Lösung ist. Und du siehst jetzt, in was du dich da rein verstrickt hast. Ja gut, es hätte auch gut gehen können. Ich bin derselben Meinung, Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt und darf und soll eigentlich nicht an der Tagesordnung sein. Mhm. Nur wenn man eine Familie hat, Frau und zwei Kinder, dann und man kommt mit Hartz IV gerade über die Runden. Ja, ist das immer noch keine Entschuldigung, keine Erklärung. Ich will das auch nicht damit entschuldigen. Wie soll das jetzt Standpunkt erklären? Okay, ja, den haben wir jetzt verstanden. Wie denkst du dir, wie es jetzt weitergehen soll? Dass ich in der Firma nicht weiterarbeiten kann. Oder nicht arbeiten werde, sagen wir mal so. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, reden wir mal im Konjunktiv. Ich würde, glaube ich, nicht weiter da arbeiten wollen. Willst oder würdest du denn woanders schwarz weiterarbeiten? Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also ich sag mal, da ist jetzt am Mittwoch passiert, der Schock ist so tief, dass ich mir da jetzt in der Hinsicht Gedanken machen konnte. Wer haftet denn jetzt eigentlich für diesen Unfall? Ja, wahrscheinlich der Arbeitgeber. Der wird wahrscheinlich sagen, wird ein anderer gewesen sein oder wird nicht wird wahrscheinlich so ablaufen, dass er sagt, ist ein Arbeitsunfall gewesen, wird irgendeiner der Festangestellten gewesen sein. Wer es war, aber kann du, er nicht beurteilen. Aber du siehst, in was für eine Sache du dich da rein verstrickt hast, ne? In was für ein Lügen. Gut, ich sag mal, hätte ich da festgearbeitet, wäre im Endeffekt da selber, wäre es auch selber rausgekommen. Mhm. Ich sag mal, derjenige, der Heinz, der da jetzt abgeschmiert ist, dem kann es egal sein. Der hat jetzt nicht mehr oder weniger davon, ob du schwarz gearbeitet hast oder ob du nicht schwarz gearbeitet hast. Richtig. Hast du vielleicht auch deshalb etwas schneller und fahrlässiger gearbeitet, weil du unter einem größeren Druck standest als Schwarzarbeiter? Ich sage, zum einen ist es nicht mal ein Lehrberuf. Ist eine Sache. Soll das Ganze nicht entschuldigen. Zum anderen ist es halt der Druck. Ich habe den Druck, Geld ranzubringen für meine Familie. Okay, das haben wir gerade schon gehört. Und ich kann mir halt keinen Fehler erlauben. Wenn ich da nicht mitziehe, so wie der Chef sich das vorstellt, dann nimmt er den Nächsten. Also, Klaus, ich finde das eine sehr, sehr, sehr schlimme und unangenehme Situation, die da entstanden ist. Natürlich in erster Linie für diesen Mann, der nun schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Ich habe natürlich jetzt auch die Angst, dass er irgendwo sagt, der und der war's. Er kennt mich mit Vor- und Nachnamen. Ja, und wenn ich da nicht gemeldet bin als Arbeitnehmer, dann haben wir ein Problem. Ich finde, dass du so und so ein Problem hast. Du hast einmal ein moralisches Problem und du hast... Das ist definitiv. Zweifelsohne. Moralisch in erster Linie ein Problem, weil du diesen Unfall verursacht hast. Mhm. Und moralisch in zweiter Linie, weil du auch eine Straftat begangen hast, indem du schwarz gearbeitet hast. Es ist wirklich kein Kavaliersdelikt, wie du es gerade schon gesagt hast. Es ist ein sogar großes Problem in unserer Gesellschaft, dass zu viel schwarz gearbeitet. Wir haben in unserer Gesellschaft viel größere Probleme, dass es überhaupt dazu kommt, dass man sich da überhaupt Gedanken machen muss, schwarz arbeiten. Hast du völlig recht. Dennoch rechtfertigt das nicht, das zu tun. Nee, das will ich damit auch nicht sagen. Nur ich möchte jetzt von dir einen Ratschlag haben, wenn man den Ratschlag als Außenstehender geben kann. Ja. Soll ich denjenigen, den Heinz im Krankenhaus besuchen und ihm sagen, dass es ein Versehen war, bla bla bla, oder soll ich oder soll ich gar nicht hingehen? Was spricht dagegen, ins Krankenhaus zu gehen? Eigentlich gar nichts. Ja. Ich sag mal, es tut mir. Also ich will dir mal was sagen. Ich finde, in erster Linie hast du die Pflicht, dich um diesen Mann zu kümmern. Ohne Wenn und Aber. Und wenn du ganz sauber dastehen willst, Müsstest du eigentlich eine Selbstanzeige machen, nachdem was geschehen ist? Ja, gut, dann kann ich mir gleich den Strick nehmen. Da lachst du. Da kann ich mir den Strick nehmen. Ich hab eine Familie zu ernähren. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, was da auf mich zukommen könnte mit Nachzahlung und eventuell als Strafanzeige. Ja, du hast es seit, dreieinhalb Wochen gemacht, sagst du. Ich habe da auch überhaupt keine Ahnung, arbeitsrechtlich, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber so mein gesunder Menschenverstand sagt mir, 3,5 Wochen ist ja noch nicht, sind nicht 3 Jahre, die du schwarz arbeitest. Ja gut, aber wie soll ich das nachweisen, dass ich nur 3,5 Wochen da schwarz gearbeitet habe und nicht 3,5 Jahre? Da müsstest du dich mit einem Anwalt beraten. Ich habe nur ein ausgesprochen ungutes Gefühl, dich aus dem Gespräch zu entlassen, indem ich dir sage, okay, besuch den Mann im Krankenhaus und den Rest schwamm drüber. Das ist nicht die Lösung des Problems. Und die Lösung des Problems ist sicherlich auch nicht. Ich respektiere sehr, wenn du sagst, ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Absolut, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das darf nicht der Weg sein, den du gegangen bist. Und den darfst du auch nicht weitergehen. Den darfst du nicht weitergehen. Du hast ja jetzt gesehen, in welche Bredouille du geraten bist. Ja, das hat aber nicht mit der Schwarzarbeit zu tun. Das hätte mir genauso passieren können, ja, oder irgendeinem anderen passieren können, der da jetzt... Natürlich, aber da du schwarz gearbeitet hast, siehst du, wie schwierig alles ist. Dass du Angst hast, dass der dich verrät, dass das irgendwie rauskommt und weiß ich was. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, also jetzt abgesehen von der Selbstanzeige, kann ich deine Argumente nachvollziehen. Selbstanzeige werde ich definitiv nicht machen. Einen anderen Ratschlag kannst du mir auch nicht geben, als den zu besuchen und mich dafür 1000 Mal zu entschuldigen. Ja, das ist doch menschlich, finde ich. Das ja, das werde ich auch tun. Unbedingt, was man machen muss. Das werde ich auch tun. Ja. Und, also ich sage es nochmal. Ich finde, dass du auch den zweiten Ratschlag befolgen solltest, damit du sauber dastehst. Wenn ich jetzt alleinstehend wäre, würde ich vielleicht drüber nachdenken. Da ich Frau und 2 Kinder habe, brauche ich da gar nicht drüber nachzudenken. Mache ich nicht. Dennoch würde Da bin ich auch ehrlich zu dir. Ich bin ehrlich zu dir, ich mache es nicht. Ja. Okay. Da kann meine Mutter mir den Ratschlag geben, den du mir gegeben hast. Ich werde ihn nicht befolgen. Mhm. Okay, mehr kann ich nicht sagen. Ich kann dir sagen, besuche diesen Mann und ich kann dir sagen, erstatte Selbstanzeige. Und somit haben wir alles besprochen. Du hast deine Position mir gesagt und mehr können wir nicht reden. Ja? Ja, was erwartest du? Du hast recht. Das ist eine absolut beschissene Situation, die da entstanden ist. Ja. Gut, Klaus. Wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Okay, alles Gute. Wiederhören, tschüss. So, jetzt haben wir die Victoria hier. Und die Victoria ist 24. Victoria, guten Morgen. Victoria? Hallo? Ist sie. Hallo, Victoria. Ja, hi. Victoria, 24, das stimmt, ja? Genau, sehr gut. 24 bin ich. Sehr gut. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's darum, dass wir 4 Kinder sind und halt meine Eltern auch ganz normal verheiratet sind und ja, meine Mutter halt ein Alkoholproblem hat. Aber sie das halt nicht zugeben möchte und es wird halt auch von Tag zu Tag schlimmer halt. Man muss halt dazu sagen, sie hat auch noch vaskuläre Demenz. Das ist halt also eine Demenzkrankheit, aber mit Aggression halt. Also sie ist sehr aggressiv, sie schreit sehr viel, wird sehr laut und ja. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mama ist jetzt 62. Mein Vater ist halt 64, genau. Ja. Also diese Demenzerkrankung ist dann ja schon ausgesprochen ernst zu nehmen. Ja, das klang so, als würdest du sogar sagen, und sie hat nebenher noch einen Schnupfen oder so. Aber das ist ja die wahrscheinlich die Haupterkrankung, oder? Also das auf jeden Fall. Also wir nehmen das ja auch ernst. Also sie war auch schon in zig Kliniken, hat sich halt auch helfen wollen. Ja. Nur das Problem war halt, in der letzten Klinik hat man ihr halt nahegelegt, beziehungsweise man hat sie halt entmündigt. Man hat das halt an ein Amtsgericht dann halt weitergeleitet. Ja. Man hat ihr Medikamente verschrieben, die wollte sie halt alle nicht nehmen. Sie ist ihrer Krankheit nicht bewusst, sie leugnet diese Krankheit. Über was reden wir jetzt? Über die Demenz oder über den Alkoholismus? Das ist halt beides miteinander kombiniert. Das ist ja das Schlimme. Wie lange trinkt sie denn schon? Also wie wir es jetzt mittlerweile aus der Stadt halt, von den Leuten halt hören, anscheinend schon ziemlich lange. Wir haben es halt nicht mitbekommen und jetzt... Was heißt denn ziemlich lange? Seit 7 Jahren. Also seit 7 Jahren wissen wir das fest. Seit 7 Jahren. Und seit wie vielen Jahren hat sie die Demenzerkrankung so ungefähr? Ungefähr jetzt 4 Jahre. Naja, also das fing der Alkoholismus also vorher an und hat sich dann fortgesetzt also, in der Demenz erkrankt. Vaskuläre Demenz, ja. Also sie hatte auch einen Sturz dann halt hier im Treppenhaus, sehr schwer gestürzt mit Jochbeinbruch und allem drum und dran. Ja. Und da wurde sie anscheinend halt falsch behandelt. Also sie hatte ein Hirnschädeltrauma, wurde nicht behandelt. Und das sind alles so Faktoren, die halt das mitspielen halt auch unter anderem. Ist sie denn überhaupt aufgrund ihrer seelischen Erkrankung, ist sie ansprechbar und erreichbar, was den Alkoholismus anbelangt? Ist schwierig. Also das Schlimme ist daran, meine Mutter hat sich um 360 Grad gedreht. Sie hat einen ganz anderen Typen entwickelt, also sie ist ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und nutzt das dann vielleicht halt auch, um zu sagen, ich bin jetzt pensioniert, ich nutze meine Freiheit, ich genieße das Leben, ich trinke jetzt halt mal was. Mhm. Aber wir bemerken halt, das ist halt vormittags schon der Sekt, dann zwischendurch der Whisky, dann halt der Wein und das sind halt so diese ganzen Likörchen, alles was halt lecker schmeckt. Und man spricht ja halt drauf an, aber sie will das gar nicht hören. Also sie wird dann aggressiv und dann kommt halt... Lebt deine Mutter alleine? Nee, sie wohnt mit meinem Vater im Haus und wir kommen halt alle zwei Wochenenden, bei meinem Bruder ist jedes Wochenende zu Hause. Und Der Vater ist aber gesund und völlig klar. Super fit, ja, man muss halt dazu sagen, es ist schon alles ziemlich verworren. Also meine Mutter unterstellt meinem Vater halt, dass er manisch-depressiv ist und er war halt auch schon extra bei vier Ärzten, hat sich das halt bescheinigen lassen, dass das nicht ist, das glaubt sie nicht. Wir sind also alle krank, jetzt bin ich halt auch die Nächste, jetzt soll ich halt auch schon manisch-depressiv sein. Und ja, Moment, weil deine Mutter ist ja nun auch wirklich erkrankt, die ist ja nun wirklich schwer erkrankt. Du sagst, sie ist entmündigt worden. Sie ist durch diese Klinik genau entmündigt worden und dann halt erst ein Fremder halt und jetzt hat mein Vater sogar den Vormund endlich. Was hat der Vater? Mein Vater ist jetzt der Vormund. Genau. Mhm. Und also ich war heute erst noch mit meinem Bruder halt bei einem Treffen, wo halt für anonyme Alkoholiker so ein bisschen berichtet wurde und die hatten uns jetzt halt nochmal den Tipp gegeben, wenn sie das nicht einsieht, und das ist diese andere Krankheit, wird sie das nie einsehen. Ja, das ist ja auch das Schwierige. Man kann ja gar nicht jetzt darüber beraten, als wäre sie eine, ich sag mal, dicken Anführungszeichen, eine normale Alkoholikerin. Genau. Insofern ist es ja hochkompliziert, dass es nur ein Psychiater wahrscheinlich beurteilen kann, wie man da vorgeht. Und das ist aber, sie will halt nicht. Und wir wissen jetzt nicht mehr halt, was wir machen sollen. Ob wir sie jetzt einfach eine Zwangseinweisung machen, damit wir ihr jetzt noch helfen, damit, weil Weihnachten halt, die letzten sind halt völlig im Arsch gewesen. Mhm. Weihnachten steht gut, es ist noch was hin, aber ich meine, für mich ist es schon... Ist es auch so, dass ich könnte mir vorstellen, dass der übermäßige Alkoholkonsum die Demenz auch noch beschleunigt, fördert. Richtig, genau. Mhm. Das Schlimme ist halt auch, also irgendwie, sie war wohl auch nochmal beim Hausarzt, eigentlich müsste der was machen, aber der macht halt nichts. Leberwerte sind angeblich in Ordnung, kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil halt sie isst nichts morgens, sie isst den Tag verteilt halt meistens nur was Süßes. Ja. Also das alleine müsste halt schon anschlagen, dann halt Tabletten nimmt sie halt wegen einer Schilddrüsenerkrankung. Gibt es denn einen euch nahestehenden und behandelnden Psychiater? Nee, leider nicht. Nee. Das ist so das, genau. Dass wir halt auch suchen, wir waren auch schon bei zig Anlaufstellen. Letztendlich müsstet ihr mit einem kompetenten Mediziner, müsstet ihr beraten, was zu tun ist und ob man vielleicht sogar diese drastische Entscheidung trifft, sie zwangseinweisen zu lassen, um ihr letztendlich zu helfen und die Demenzerkrankung auch zu stoppen. Behandeln, genau. Ja, wir hatten jetzt halt die Hoffnung, weil wir halt alles probiert hatten, dass man sie jetzt erst vielleicht einweist, dass man sie halt auf den Entzug erstmal bringt, dass sie vielleicht erstmal darüber klar denkt und dass man darüber hinaus vielleicht dann halt das mit der vaskulären Demenz irgendwie in den Griff kriegt, weil das wird ja auch schlimmer. Was sagt denn der Hausarzt? Ja, wie gesagt, also wir waren letztes Jahr oder vor zwei Jahren waren wir da, mein Vater und ich, und die Dame sagte mit Grinsen im Gesicht, von wegen auch, dass ihre Frau Alkoholikerin ist, das weiß ich schon länger. Und wir konnten nur noch schlucken. Und diese Frau ist auch heute noch euer Hausarzt? Ja, leider. Meine Mutter möchte nicht wechseln. Ach. Also das ist das Schlimme. Gut, nun habt ihr mit der Frau vor zwei Jahren gesprochen oder anderthalb Jahren. Ja. Wäre es sinnvoll, noch einmal mit ihr zu reden oder hältst du es für Quatsch? Nee, ich wäre nächste Woche eh wahrscheinlich dann da, weil aufgrund halt heute des heutigen Gesprächs, dass ich gehört hatte, dass der Hausarzt der Erste sein müsste, habe ich natürlich jetzt hier den Kaffee auf und denke mir, das kann nicht wahr sein, weil meine Mutter halt regelmäßig da zu Besuch ist, als Patient halt, und die macht halt nichts. Und wie gesagt, es geht jetzt schon so lange und es wird halt Tag für Tag schlimmer und mit dem Reden ist nicht mehr. Also dann würde ich jetzt auch mal, aber so schnell wie möglich nochmal mit dieser Hausärztin reden. Ja. Aber wirklich in wirklich Klartext reden. Ja. Wenn das nichts nutzt, dann müsste überlegt werden, dass doch ein Hausarztwechsel vorgenommen wird. Oder dass du einen Termin bei einem Psychiater machst, lässt dir die ganzen Krankenakten von deiner Mutter geben, gehst zu einem guten Psychiater, den musst du dir irgendwie raussuchen und erfragen, wo ein guter ist. Psychiater ist. Ja, und dann musst du das zusammen mit einem sehr fachkundigen Menschen, müsst ihr das entscheiden und wahrscheinlich auch sehr schnell entscheiden, denn jeder Tag ist ja schlimm, eine Katastrophe, der vergeht. Richtig. Also, das belastet uns ja halt auch. Ja, absolut. Würde mich auch belasten, Victoria. Würde mich auch. Aber du bist ja eine sehr... Müsste ich denn meine Mutter da mit hinnehmen oder wäre das eher, was ich erstmal alleine machen müsste, mit meinem Vater zum Beispiel dann? Ich würde das erstmal... Also in dem Fall, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich das alleine oder mit dem Vater zusammen machen. Weil deine Mutter ist ja in dem Sinne gar nicht mehr ansprechbar und erreichbar. Und das muss ja gehandelt werden. Wahrscheinlich würde deine Mutter ja gar nicht freiwillig damit hingehen. Nee, das ist das nächste Problem, was mein Vater halt nicht übers Herz bringt. Dass sie halt da nicht freiwillig mitgehen würde. Nein, ich meine zu einem Arzt, zu einem anderen Arzt, um das zu beraten, würde sie ja wahrscheinlich auch gar nicht mitgehen. Nein, da müsst ihr erstmal alleine hingehen und müsst das da wirklich dann diskutieren und dann alle weiteren Schritte machen. Und dann, was heißt, der Vater bringt es nicht übers Herz? Bringt er es denn übers Herz, zu sehen, wie sie sich totsäuft? Das ist schwierig, weil mein Vater halt, wir haben halt so viele Probleme dadurch, durch Mahnungen und was sie halt alles nicht mehr gebacken kriegt, Rechnung zu bezahlen und so. Und das ist für ihn im Moment sehr wichtig, aber der kann diesen Schritt halt nicht gehen, ihr zu helfen, weil eigentlich für uns halt die Möglichkeit nur noch ist, wie gesagt, eine Entziehungskur und dann die Tabletten, die sie halt bekommen hat, dass sie die dann schluckt. Und sie muss halt viel verarbeiten, schätze ich mal auch. Aber vielleicht ist es auch sehr hilfreich, wenn dein Vater eben mit einem kompetenten Mediziner spricht und er von der Seite aus dann auch nochmal die Argumente zu hören bekommt. Das ist dann noch ein anderes Gewicht, als wenn du was sagst. Ja, deswegen. Ja, also das würde ich dir und euch wirklich sehr, sehr dringend und sehr, sehr schnell raten, das in die Wege zu leiten, Victoria. Sehr, sehr schnell. Ja, und alles gut. Ja. Alles Gute wünsche ich. Vielen Dank. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Ja, danke. Hier ist die Christiane, 29. Hallo Christiane. Hallo Domian. Christiane, guten Morgen. Um was geht's denn? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe halt extremst Liebeskummer. Ich war halt 7,5 Jahre war ich halt mit einer Frau zusammen, also mit meiner Freundin. Ja. Und die hat sich halt von mir getrennt jetzt. Wann denn? Vor 3 Monaten. Warum? Weil Eifersucht. Ich war halt sehr eifersüchtig und habe halt viel falsch gemacht. Und was hast du denn falsch gemacht? Ja, das ist halt dieses Misstrauen, Eifersucht, wo ich halt überhaupt gar keinen Grund für hatte, ne? Mhm. Und wo es sich jetzt doch dann rausgestellt hat, dass ich dann doch irgendwie Grund dafür hatte, weil wir sind vor einem Jahr, also im März letzten Jahr sind wir halt umgezogen und da haben wir halt uns mit unseren Vermietern super gut verstanden. Mhm. Und ich habe halt immer irgendwie eine Spannung gespürt zwischen der Vermieterin und meiner Ex-Freundin. Mhm. Und jetzt, wie sich das jetzt rauskristallisiert hat, seit letzter Woche und seit gestern weiß ich es, aber seit letzter Woche ist es so, sind die ein Paar. Und sie selber ist halt auch verheiratet, hat 2 Kinder, einer ist 2. Der andere ist 5 und ich komme mit dieser Situation überhaupt nicht zurecht und habe halt auch schon, wie gesagt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, halt in der ersten Zeit versucht, mir einmal das Leben zu nehmen und ich komme halt überhaupt nicht klar, habe die Arbeit verloren, weil ich meinen Hintern einfach nicht hochkriege und in so einem tiefen Loch stecke und einfach überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Habt ihr denn noch Kontakt miteinander? Wir haben es versucht am Anfang, aber ich bin halt so verletzt und bin halt so... Also ich renne da so hinterher noch, dass ich das im Endeffekt alles kaputt gemacht habe dadurch noch. Ne? Also den letzten Rest, der noch da war, hast du durch dein Fehlverhalten zertreten. Ganz genau. Und ich weiß halt nicht, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich weiß nicht, ich meine, die sind jetzt auch, also die sind, glaube ich, 1 Monat länger zusammen als wir, unsere Vermieter. Und der Mann weiß es jetzt auch schon. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob das von der Vermieterin, ob es eine Phase ist oder nicht eine Phase ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt sowas alles über Bord schmeißt. Ja, ne, aber das ist letztendlich auch egal, ob das eine Phase ist oder nicht eine Phase. Und die Motive der Vermieterin sind auch völlig wurscht. Mhm. Es geht nur darum, was deine Ex-Freundin denkt, über dich denkt und was sie fühlt. Nur das zählt. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass sie nichts fühlt. Aber irgendwie denke ich so, na, kann ja nicht sein, weil im Endeffekt bis auf die Eifersucht haben wir eigentlich ein super Leben geführt. Ja, aber ne? Da, guck mal, hör dir mal deine Formulierung an. Aber irgendwie denke ich so, das kann doch nicht sein. Ich weiß. Ja, und ich kann das überhaupt nicht wahrhaben. Nee, du willst es auch nicht wahrhaben. Ja. Du glaubst, wenn du schon sagst, dass sie nichts fühlt, das heißt, dass die Liebe erloschen ist für dich. Ja. Hat sie dir das auch schon mal so klar ins Gesicht gesagt? Ja, das hat sie. Sie hat ganz klar gesagt, ich liebe dich nicht mehr? Ja, genau. Und ja, das ist aber total komisch. Sie hat mir das gesagt, aber dann kam dann halt so, wenn dann mal Telefon, ich war halt auch in der Klinik jetzt, ne, in so einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Und es kam halt, wir haben halt, zwischenzeitlich haben wir Kontakt gehabt. Mhm. Und da kam halt auch immer so, hat sich daraus kristallisiert, da kamen dann immer so diese Schuldeinweisungen mir gegenüber. Zum Beispiel, du hattest deine Chancen und leider hast du sie nicht genutzt. Und wenn du sie genutzt hättest, dann hätten wir heute glücklich sein können. Okay, aber das unterstreicht ja nur letztendlich, dass der Ofen aus ist bei ihr. Ja, klar. Wahrscheinlich ja. Hattest du auch genug Chancen. Ja. Oder vielleicht hattet ihr genug Chancen. Ich will gar keine Schuld dir zu weisen. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch müßig im Nachhinein. Wichtig ist natürlich schon, die Gründe zu sehen. Deine Freundin. Ich habe das eingesehen, ne? So ist das nicht. Also, das heißt, du würdest schon sagen, ich habe klare Fehler gemacht. Ja, und ich trage schon eine große Schuld daran, dass das kaputt gegangen ist. Auf jeden Weil ich Fall. Zu eifersüchtig war, zu misstrauisch, zu krallig, zu einengend. Ja. Ganz genau. Und sowas. Mhm. Ganz genau. Ja, damit kann man wirklich natürlich eine Liebe kaputt machen. Ja, und jetzt stehst du da. Jetzt stehe ich da, ganz stehst genau. Du da. Und ich komme nicht raus. Das ist ganz schlimm. Ich Willst du denn raus? Das auf einer Seite ja, auf einer Seite will ich es auch nicht loslassen, weil ich meine, da hängt echt viel dran, ne? Naja, nicht mal gerade 2 Monate, ne? Ich meine, wir reden hier von 7,5 Jahren. Und das ist echt eine richtig harte Nummer für mich. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich für immer vorbei ist. Ne? Weil ich weiß nicht, immer noch irgendwie denke, dass es irgendwann, ich meine, wie oft gibt es Leute, die sich nach weiß ich nicht wie langem wiederfinden und so. Ich meine, das ist die Hoffnung der Verlassenen. Ja, nein, Moment. Ich werde dich anrufen, wenn es wieder so sein sollte. Das ist die Hoffnung der Verlassenen. Das ist die Hoffnung der Verletzten. Ja. Damit würde ich mich gar nicht beschäftigen. Ich würde mich mit dem Ist-Zustand beschäftigen. Ja. Die hat zu dir gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Ja. Die hat sich für eine neue Frau entschieden. Mhm. Der geht es jetzt gut. Ja. Die haben Sex miteinander. Mhm. Die sind glücklich. Mhm. Die sind zärtlich. Ich sag dir das jetzt mal gerade. Ich weiß, dass dir das wehtut, aber ich sag's dir bewusst. Weil du dir ja, aber ich kann es halt von ihrer Seite auch nicht verstehen. Ich meine, sie ist verheiratet, hat Das ist Kinder. Doch egal. Hör doch auf. Ja. Ich steige dich doch nicht rein, was mit der Frau los ist. Es geht darum, dass deine Freundin dich nicht mehr will. Mhm. Und alles andere rundherum ist alles egal. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, wann ich auf den Punkt komme, dass ich das akzeptiere. Das weiß ich auch nicht, Christiane. Da reagieren wir Menschen alle verschieden. Jeder von uns ist in solchen schlimmen Liebeskummer-Situationen anders drauf. Ja. Und ich respektiere absolut deinen Schmerz. Mhm. Und kann den nachvollziehen. Ich glaube, weil jeder von uns sowas Grauenhaftes schon mal erlebt hat. Das ist ja auch mit der schlimmste Schmerz, den man neben der Trauer, wenn man einen Menschen wirklich durch Tod verliert, ist das der schlimmste Schmerz, wenn man auf diese Weise jemanden verliert. Ja, und jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass man dem Ganzen nur mit großer, großer, großer Disziplin begegnen kann. Ja. Indem man aber sich so sehr verbietet, in die Vergangenheit zu denken, an die schönen Sachen zu denken. Ja. Und sich dazu zwingt, immer wieder sich vor Augen zu führen, was derjenige in der letzten Zeit zu einem gesagt hat. Ja. Das ist auch das, was meine Freunde halt zu mir sagen. Das ist halt, nur die sagen halt auch, meine Güte, wie es kommt, weiß man nie, aber ne, guck jetzt nach vorne und denk nicht immer an diese ganzen schönen Sachen. Lenk dich ab, ablenken. Ist das ich versuche es, die versuchen alles Mögliche mit mir. Aber du musst es auch wollen und du musst dich auch darauf einlassen. Ja. Und du darfst jetzt nicht irgendwie so von wegen Selbsttötungsgedanken und so etwas, das ist ja alles Quatsch. Ja. Und ich hoffe nicht, dass du sie damit auch noch irgendwie unter Druck setzen möchtest. Und nee. Denn damit, von dem Rotz bin ich runter. Ja, da machst du nämlich noch mehr kaputt, als es schon kaputt ist. Ja, das stimmt. Christiane, wir sprechen über einen ganz normalen, schweren Liebeskummer. Ja. Den du gerade durchlebst. Aber ich denke immer, ich bin unnormal, weil ich bin da seit 3 Monaten am Mitmachen und ich komme da nicht raus. Ich denke mir, manche Leute sind 20 Jahre verheiratet und machen nicht so ein Spökes wie ich. Ach, Christine. 3 Monate Liebeskummer. Ich bin schon mal 2 Jahre auf dem Zahnfleisch gegangen. Echt? Ja. Also wirklich. richtig auf dem Zahnfleisch. Ja, ziemlich, ziemlich. Und ich weiß noch, das war eine ganz schreckliche Zeit. Und das Einzige, was mir wirklich immer ein bisschen geholfen hat, war, indem ich mich mit Freunden verabredet habe, indem ich mich gezwungen habe, was zu unternehmen. Weil manche Leute, so ich auch, neigen dazu, sich dann zurückzuziehen, zu schmollen, sich in die Ecke halt zu verkriechen. Ja. Und sich selbst vielleicht auch nur zu bemitleiden, wie schrecklich doch die Welt und das Schicksal ist. Ja. Und das ist nicht der Weg. Ja, das ist halt auch das, was mir so leid tut. Ne? Alle geben sich super Mühe und wenn ich dann mit weggehe, dann sitze ich halt wirklich echt nur da rum und grübel und... Egal, du gehst schon mal mit weg, das ist schon mal ganz gut. Ja. Dann sitzt jetzt noch eine Weile mit in der Ecke und grübelst, aber irgendwann kommt auch in ein paar Wochen, kommt auch der Moment, wo du mal mit lachst und mal ein paar Scherze machst. Und jeden Tag, in dem du immer wieder mehr sie und deinen Schmerz vergisst, ist ein guter Tag und ein Sieg für dich. Ja. Es ist ein Kampf gegen dieses schreckliche Gefühl, was du führen musst, indem du jegliche sentimentalen Gedanken an deine Freundin wirklich dir verbieten musst. Mhm. Ich versuche es wirklich, Also ich versuche es wirklich. Ja, also nur weiter so. Also du kannst jetzt nicht zu mir sagen, es funktioniert nicht. Ja, ich weiß, es funktioniert sehr viel und sehr oft am Anfang nicht. Aber, so ist es nun mal. Mhm. Und in einem Monat sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Das verändert schon. Ein Monat verändert dann schon wieder was. Ich hoffe. Ruf sie nicht an. Bloß keinen Kontakt. Das ist alles schädlich für dich. Mach dir keine Gedanken über diese andere Frau, ob die das nun kann oder will und was der Mann denkt und so. Alles egal. Hast du nichts mehr mit zu tun. Ist nicht mehr deine Welt. Mhm. So, und dann musst du da tapfer weiter marschieren. Und ich wünsche dir viel Kraft und viel Glück dafür. Darf ich mich nur noch gerade bedanken, einmal ganz kurz? Ja, sehr gerne. Ja, ich wollte mich nur bei meinen Freunden bedanken, weil die so für mich da sind. Nee, echt wirklich. Wenn die nicht gewesen wären, dann wäre ich echt nicht mehr da. Ein großes Glück, dass du Freunde hast, die dich da so ein bisschen ablenken. Ist doch eine tolle Sache. Alles klar. Christiane, alles Liebe. Ich danke dir. Wünsche ich. Tschüss. So, tschüss. So, weiter geht es mit der Lisa. Und Lisa ist 70 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo Lisa. Lisa höre ich jetzt nicht. Lisa? Hallo? Hallo? Ich höre ein Rauschen in der Leitung, aber keinen Menschen. Ist das so? Hallo? Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt ein Problem. Denn unsere Anlage funktioniert heute leider wieder nicht so richtig, wie sie funktionieren sollte. Wir hatten ja diese Woche schon mal das Problem. Daher müssen wir jetzt irgendwie improvisieren. Meine Kollegen im Hintergrund versuchen jetzt über eine andere Leitung die Anrufer reinzuholen. Ich glaube über eine etwas ältere Leitung, aber die älteren Sachen funktionieren dann ja dann doch noch viel besser. Wir haben übrigens nächste Woche, unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Und dann sind wir ein bisschen weg, um uns zu erholen. Und aber nächste Woche ist es nochmal ganz normal hier. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche machen wir das, was wir in den letzten Jahren schon immer wieder gerne gemacht haben vor der Sommerpause. Nämlich wir machen eine Sendung, so ging es weiter. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier gesprochen habe. Und die mir die Fortsetzung ihrer Geschichte erzählen. Das ist meistens sehr interessant und sehr toll und ich freue mich dann, vielleicht alte Bekannte wiederzuhören. Also wer sich da gerne schon mal melden möchte für nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, so ging es weiter, könnt ihr machen per Mail domian@wdr.de. Jetzt frage ich mal meine Regie, ob sich schon irgendwas getan hat. Oskar 47 ist dran, höre ich gerade. Hallo Oskar. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Oskar, um was geht's denn? Ja, ist ein bisschen komplizierter, wollte eigentlich einen Rat oder auch, weiß nicht, ob man da einen Rat geben kann. Oskar, warte mal eben, ich bitte mal meine Regie, die Musik wegzunehmen. Das macht mich ganz jeck im Hintergrund. So, bitteschön, um was geht's? Ja, ich soll am Dienstag operiert werden, hab da eigentlich schon eingewilligt, also ich bin Vorfuß amputiert und die Wunde geht nicht zu. Was bist du, Vorfuß amputiert? Genau. Was bedeutet das? Dass die ganzen Zehen weg sind und die Hälfte vom Fuß eigentlich nur die Ferse. Ach so, dass der Vorderfuß amputiert ist. Genau. Ja, und warum ist es zur Amputation gekommen? Ja, das eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin mit Fußbruch nicht zum Arzt gegangen, weil in der Zeit meine Frau gestorben ist, also das ist jetzt 2,5 Jahre her. Mhm. Da hattest du dir den Fuß normal gebrochen. Wie bitte? Da hattest du dir den Fuß gebrochen. Genau. Und damit bist du nicht zum Arzt gegangen? Nein. Also hatte auch beruflich zu tun und war mit der ganzen Situation einfach überfordert. Mhm. Und ich meine, natürlich ist das völliger Blödsinn gewesen, aber habe ich halt gemacht und habe so lange gewartet, bis er halt schwarz wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, also ein Bruch ist ja per se schon mal sehr schmerzhaft. Ja, also das ist dass dich die Schmerzen aber nicht zum Arzt getrieben haben. Ja, ich kann mir es heute auch nicht mehr erklären, warum ich das gemacht habe. Also es war zum Schluss so, dass ich eigentlich gar nicht mehr laufen konnte. Und der Fuß war schwarz? Der ist dann irgendwann über Nacht schwarz geworden. Aber du musst doch höllische Schmerzen gehabt haben, oder? Ja, also ich konnte nicht mehr laufen und bin zum Beispiel mit dem Taxi in die Arbeit gefahren, was ja auch völlig bescheuert ist. Und warum, wenn du es vielleicht im Nachhinein versuchst zu erklären, du hast gerade gesagt, wegen des Todesfalls, aber dennoch, warum bist du nicht zum Arzt gegangen? Ich kann es selber nicht mehr erklären. Also wenn ich heute darüber nachdenke, sage ich mir selber, dass das einfach Wahnsinn war, ne? Es war eigentlich der Wahnsinn, weil ich hatte auch wirklich unsägliche Schmerzen und habe trotzdem so lange gewartet. Also es ist dann so weit gekommen, dass ich mir größere Schuhe gekauft habe, weil dann natürlich der Fuß geschwollen ist. Wahnsinn. Und mein Wichtigstes war einfach nur, dass das keiner merkt. So, und dann bist du aber nach einer gewissen Zeit, wie lange bist du damit rumgelaufen? So circa 1,5 Monate. 1,5 Monate, dann bist du zum Arzt, da war der Fuß schon schwarz. Was haben die dann gemacht? Ich bin praktisch mit einem Notarzt eingeliefert worden. Hm. Und da musste sofort amputiert werden? Da musste amputiert werden, ja. Und die haben mir dann eben vor die Wahl gestellt, unterm Knie, oder sie probieren scheibchenweise, weil sie konnten nicht sagen, wie weit die Infektion geht. Ja. Und da war eine Sepsis natürlich in dem Fuß. Mhm. Ja, und da habe ich dann eingewilligt, dass man es scheibchenweise macht, was ich heute bereue. Weil es sind dann 11 Amputationen worden in 2,5 Monaten. 11 Mal bist du also scheibchenweise amputiert worden? Ja, man nennt es Salamitaktik. Wie viel wurde denn da jeweils weggenommen? Wie viel Zentimeter? Kann ich gar nicht sagen, weil ich habe mir es nie angeschaut, muss ich sagen. Also ich war gar nicht fähig, da hinzuschauen. Also wenn ich jetzt, wenn man jetzt den Fuß sich angucken würde, ist es eigentlich nur noch so ein Stumpf mit... Ein Stumpf. Das ist praktisch nur, die schaut aus wie ein Golfschläger verkehrt. Wie ein Golfschläger, ja. Ohne Zehen und. Ja, und aber diese Wunde, die ist dann irgendwann mal zugegangen und in der Reha ist dann wieder aufgegangen auf dem Laufband. Das ist jetzt über ein Jahr her und seitdem geht es einfach nochmal zu. Lass mich nochmal was fragen, was ich nicht richtig gerade verstanden habe. Du sagtest, du hattest einen gebrochenen Fuß. Aber dadurch entsteht dann auch keine Infektion. Ja, der ist halt geschwollen. Und der Knochen innen war anscheinend irgendwann infiziert. Also er war knallrot. Und irgendwann, weiß nicht wie, ist er eben dann schwarz geworden. War das denn auch war der Fuß auch offen? War das eine offene Wunde? Nee. Nein. Das war nicht offen. Allerdings sieht man dann, also ich wusste nicht, dass ich Zucker habe. Das wurde dann im Zuge von dem Krankenhausaufenthalt festgestellt. Ach so. Dann haben wir dann noch Keime zugezogen, dass mir dann beide Füße aufgegangen sind. Also im Moment ist auch noch der andere Fuß in Mitleidenschaft gezogen. So, jetzt hast du mir gesagt, du hast am Dienstag eine Operation. Also jetzt habe ich ewig rumgemacht. Also mich wollten schon mehrere Ärzte amputieren und jetzt habe ich mir eben entschieden, am Dienstag diese OP, ich habe also schon eingewilligt, machen zu lassen. Die wollen einfach in die Wunde nochmal reinschneiden und das tote Gewebe abtragen. Und haben wir natürlich gesagt, das ist natürlich schon ein Risiko in sich birgt, wenn ich das machen lasse, weil die Wunde wird natürlich dann größer, aber sie heilt halt einfach nicht. Also das wird jetzt am Dienstag nicht eine nochmalige Amputation, sondern eine Operation an diesem, an dieser nicht heilenden Wunde. Genau. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mir dann noch eine Hepatitis C im Krankenhaus zugezogen, dann irgendein Keim, also ich habe so das volle Programm. Wie ist das passiert, dass du dir im Krankenhaus Hepatitis C zugezogen hast? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich mehr wie gering. Das haben sie dann ewig nicht festgestellt. Wie ist das passiert, weißt du das? Ich denke durch eine Bluttransfusion, obwohl das wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Also die haben ja irgendwas von 0,005% gesagt, aber höchstwahrscheinlich ist es da passiert. Man kann es halt nicht mehr genau sagen, wann es passiert ist, aber das also, wurde dann auch viel zu spät festgestellt. Also bist du erheblich angeschlagen, das kann man so sagen. Ja. Ja. Allerdings, diese Hepatitis C wird jetzt mit so Interferonspritzen behandelt und die scheint anscheinend wegzugehen. Also die habe ich jetzt schon 16 Wochen genommen und die muss man 24 Wochen nehmen. Ah ja, ah ja. Diese Operation am Dienstag, war das so klar, dass man das so macht, oder gab es auch einen Arzt, der gesagt hat, wir müssen jetzt aber radikaler amputieren, um... Ja, das wollten vorher schon welche. Und allerdings meine Diabetologin, die hat mir eigentlich abgeraten davon. Mhm. Die hat gesagt, ich soll diese Hepatitis C ausheilen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die Geduld nicht mehr. Mhm. Weil jetzt mache ich so lange rum und natürlich ist mein Leben inzwischen völlig aus dem Bahnen geraten. Aber du hast dich bewusst dann gegen eine radikale Amputation entschieden. Ja. Ja. Weil es natürlich schon wertvoll, wenn man die Ferse noch dran hat. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist natürlich schon leicht. Das könnte natürlich auch blöd laufen, aber... Mhm. Ich war mal auf dem OP-Tisch praktisch gelegen und bin dann wieder abgehauen. Mhm. Das Hauptproblem im Moment sind Keime, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Sind das solche Keime mittlerweile, die man so volkstümlich als Krankenhauskeime bezeichnet? Ja, dieser MRSA, den habe ich mir auch zugezogen, ja. Das auch noch? Mhm. Ja. Oh Mann, Oskar, das tun wir aber wirklich. Manchmal ist er da und manchmal ist er wieder weg. Mhm. Das heißt, diese Operation, die dir bevorsteht, das ist keinesfalls sicher, dass die dir eine Erleichterung schafft. Nee, hat man auch gesagt, da kann man nichts garantieren, aber... Er sagt halt, er sieht keine andere Möglichkeit. Als das nochmal auszuprobieren. Wenn das, was wir nicht hoffen wollen, mit drei dicken Ausrufungszeichen, wenn das aber dennoch nicht funktionieren sollte, stünde dann eine Amputation bevor? Er hat mir gesagt, da reden wir lieber mal nicht drüber. Ja, ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Aber ich denke dann schon, ja. Mhm. Du hast deine Frau vor 2,5 Jahren verloren. Ja. Mhm. Lebst du heute alleine? Ich wohne zurzeit bei meiner Schwester, mhm. weil ich habe im 5. Stock gewohnt ohne Aufzug und sitze natürlich jetzt deswegen im Rollstuhl noch. Ach so. Mhm. Und die hat mich dann hier halt aufgenommen. Ich war aber zwischenzeitlich auch häufig in Krankenhäusern oder Reha-Kliniken. Ja, das glaube ich, dass du wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Wochen und Monate im Krankenhaus verbracht hast. Ich sage mal, die Hälfte der Zeit waren Klinikaufenthalte und Reha. Hast du Kinder? Nee. Nein. Hast du denn in all dieser ganzen Krankheitsgeschichte die Möglichkeit gehabt, auch dich mit deiner Trauer zu beschäftigen? Ja, also da haben wir viele dazu halt geraten und auch Psychologen empfohlen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es irgendwie immer versucht zu verdrängen und ja, das ist so ein heikles Thema für mich. Ja, glaube ich. Irgendwie habe ich mich in der ganzen Zeit eigentlich nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Vielleicht wäre das ein gutes Vorhaben, wenn du jetzt aus dem Krankenhaus rauskommst, dass du dich auch mal ein wenig um deine Seele kümmerst. Denn da ist ja wahrscheinlich einiges zu tun. Ja, das ist richtig. Oskar, ich würde dir gerne noch einen fachkundigen Rat geben lassen von meiner Psychologin, was du da tun könntest. Mhm. Heute Nacht begleitet mich ja in der Sendung Magdalena. Ja. Magdalena hat das Gespräch mitgehört. Die würde dich jetzt gleich nochmal anrufen und dich, dann könnt ihr beide darüber mal eingehend reden, wie du die Trauer dann auch angehen könntest. Ja, gerne. Ja. Von meiner Seite aus wünsche ich dir wirklich alles Glück der Welt für die Operation und vor allen Dingen für die Zeit danach. Dass du gesund wirst und dass du einigermaßen wieder richtig stabil wirst auch. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, ich muss da auch noch was sagen. Also ich sehe dich eigentlich nicht im Fernsehen, sondern immer im Internet. Ach so, ja. Und du bist praktisch derjenige, der mich immer zum Einschlafen bringt. Ja, es ist komisch an, aber Aber es ist ja auch schon sehr spät. Das haben wir jetzt 1:46 schon. Ja, nee, ich mache das dann immer noch an und... Verstehe. Da muss man nicht zuschauen, da hört man zu. Ja, ja, genau. Das ist ganz gut. Also, lieber Oskar, ich wünsche dir wirklich von Herzen Glück. Ja. Und dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, danke dir. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, ciao. So, weiter geht's. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Pausenmusik, bis wir jemanden neuen in der Leitung haben. Ich bitte die technische Panne oder die technischen Pannen zu entschuldigen, die wir hier haben. Aber irgendwie ist der Wurm drin. Tobias, 26, begrüße ich sehr herzlich. Hallo Tobias. Hallo. Hallo Tobias. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor gut 2 Wochen einen bewaffneten Raubüberfall mitgemacht. Du hast vor 2 Wochen selbst einen bewaffneten Raubüberfall mitgemacht? Richtig. Also als ich Täter. War quasi das Opfer. Du warst das Opfer? Richtig. Erzähl mal. Ja, ich bin Fahrer von einer Bäckerfirma. Ja. Und hab eine Filiale von uns befahren. Mhm. Und dabei sind 2 Maskierte da eingebrochen. In dem Moment, wo ich gerade diese Filiale, also ich muss dazu sagen, ich fahre nachts die Filialen an. Mhm. Und genau beim Öffnen von einer dieser Filialen sind da 2 Maskierte reingestürmt und haben mich mit einer Schusswaffe bedroht. Also die haben mir das Ding direkt an den Kopf gehalten und ja. Und was haben die gesagt? Bitte? Was haben die gesagt? Ja, wir haben in jeder Filiale haben wir saved, wo das Geld gelagert wird. Und das müssen die gewusst haben. Mhm. Und die wollten halt an das Geld. Mhm. Aber du hast doch keinen Schlüssel für seinen Safe. Nee, richtig, genau. Ich habe den Schlüssel nicht. Die wollten, wie gesagt, nur an diesen Safe. Ja, und wie ging das dann weiter? Ja, die haben mich, ich habe die Tür aufgemacht, die sind sofort reingestürmt. Mhm. Haben, wie gesagt, mir der eine von diesen beiden Tätern da, der hat mir sofort die Pistole vorne an den Vorderkopf gedrückt, haben mich dann zu Boden gestoßen, mhm. ja, Hände auf den Rücken gefesselt, mhm. Haben mir dann die Füße auch noch gefesselt und dann die Füße mit den Händen auf dem Rücken quasi auch noch zusammengefesselt. Wie man das so aus Krimis kennt. Richtig, also wie so ein schlechter Tatort-Krimi. Ja, genau. Ja. Gott, du musst doch eine Todesangst, eine Höllenangst ausgestanden haben. Ja. Was denkt man denn in dem Moment? Ich hab die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich drückt er nicht ab. Mhm. Mhm. Ja, also haben die währenddessen gesprochen? Der eine hat davon gesprochen. Der die ganze Zeit mir die Pistole an den Kopf gedrückt hat, der hat mit mir gesprochen. Ich soll die Schnauze halten und mich nicht bewegen und alles Mögliche. Also die haben mir auch die Schlüssel abgenommen für die einzelnen Filialen. Mhm. Ja, und... Hat er denn in der Weise mit dir gesprochen, dass er gesagt hat, wenn du jetzt alles machst, was wir wollen, dann tun wir dir nichts, oder war es sehr bedrohlich? Nee, das war mehr bedrohlich. Mehr bedrohlich. Mhm. Der wollte wissen, welche Filialen ich anfahre, welche Schlüssel für welche Filialen sind, mhm. aber auch in einem Ton, wichtig, die bedrohlich waren. Also wo du mit allem hättest rechnen können, unter Umständen. Richtig. Mhm. Genau. So, aber eben zwischengefragt, sonst habe ich es vergessen. Was sind denn das für seltsame Filialen, die in der Nacht Geld im Safe lassen? Gibt man das nicht irgendwie bei der Bank ab am Abend? Ja, ich möchte da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil... Okay, verstehe ich. Okay, dann erzähl mal, wie das weiterging. Ja, der eine von denen hat, wie gesagt, versucht, den Safe da rauszubrechen, erstmal aufzubrechen, hat das nicht geschafft. Ja. Hat dann erstmal die halbe Filiale da auseinandergenommen, komplett zerstört, alles kaputt gebrochen. Wie groß war oder ist denn so ein Safe? Ich sag mal 50x50 Zentimeter. Mhm. Also nicht so groß. Nö. Und der stand da oder war eingelassen irgendwie in die Wand? Ja, der war wohl fest montiert. Ja. Den haben sie dann, ich durfte da ja nicht sehen, der hat mich ja mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt. Mhm. Und ich habe nur gehört, die müssen das ganze Ding da wo rausgebrochen haben. Mhm. Und haben dann den Safe mitgenommen. Richtig, die haben den kompletten Safe haben sie mitgenommen und den haben sie wohl irgendwie in meinen LKW gepackt. Mhm. Und sind mit meinem kompletten LKW sind die abgehauen. So, und dann, so du lagst also dann da. Ja, die haben mich quasi so gefesselt liegen gelassen. Mhm. Und ich lag dann da 2 Stunden lang gefesselt und konnte mich nicht befreien. Haben die dir den Mund auch in irgendeiner Weise verbunden? Nee. Du, also Gott sei Dank nicht. Konntest du rufen? Wer war da, irgendjemand, der dich hätte hören können? Ja, das Problem war, es war ja, wie gesagt, mitten in der Nacht. Das war so gegen 2 Uhr, 3 Uhr. Ja. Und das ist so eine Filiale, die sehr abgeschieden ist. Mhm. Und nicht wirklich mitten in der Nacht da Verstehe. Viele Leute vorbeikommen. Aber wahrscheinlich hast du dennoch gerufen, um Hilfe gerufen. Richtig, genau. Es hat dich aber niemand gehört. Ich wusste durch meinen Ablauf in der Nacht, durch dieses Anfahren und Entladen, Beladen, wusste ich, dass zu einer gewissen Zeit wohl jemand da vorbeikommt, der so Zeitungen... Ach so, genau. Das machen ja, genau. Das sieht man in der Nacht. Ja. Die Person habe ich wohl gehört, dass da ein Auto halt angehalten hat, jemand ausgestiegen ist. Mhm. Und dadurch konnte ich dann durch Hilferufe... Auf dich aufmerksam machen. Die Person aufmerksam machen, dass die dann die Polizei gerufen hat. Hatten diese Täter, haben die Täter dich, abgesehen davon, dass sie sehr brutal mit dir umgegangen sind, dich auch verletzt? Gott sei Dank nicht. Das nicht. Mhm. Die waren vom Mund, sagst du? Richtig, die hatten also wirklich... Wie vorhin schon gesagt, wie so in so einem billigen Krimi, die hatten die schwarzen Skimasken auf mit Handschuhe an und komplett schwarz gekleidet. Konntest du der Polizei denn etwas über die Stimmen der Täter sagen? Ja. Das schon? Also ich konnte schon ein paar Angaben, konnte ich der Polizei schon mitteilen. Mhm. Das Ganze ist 2 Wochen her, sagst du. Richtig. Das musst du ja noch im Mark und Bein hängen, das ganze Ding. Ja, jetzt, wo ich so auch drüber spreche, dann es kommt wieder hoch. Das glaube ich. Jetzt so durch Bekannte und Familie verdrängt man das. Mhm. Bist du denn danach in irgendeiner Weise so ambulant zumindest von einem Psychologen versorgt worden? Ja, ich bin jetzt in psychiatrische Behandlung. Ach so, du bist jetzt in Behandlung oder in einer Klinik? Nee, ich bin so in Behandlung, dass ich einmal wöchentlich... Ach so, in der ambulanten Behandlung. Richtig. Ist, glaube ich, auch sehr gut in so einem Fall. Denn das kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Du hast da ja wirklich um dein Leben gebankt. Ja, das passiert jedem, nur nicht mir. Ja, genau. Oder man hat es 1000 Mal im Fernsehen gesehen und naja, aber einen selbst passiert es nicht. Aber was ich gerade sagte, du hast ja wirklich real um dein Leben gebankt, ne? Ja. Denn man hält also dann ja alles... So, entweder sterbe ich oder ich lebe. Mhm. Weißt du irgendwas? Ist die Polizei auf irgendeiner Spur schon? Also mein Stand ist jetzt, soweit ich weiß, hat die Polizei noch überhaupt nichts. Mhm. Sind denn diese anderen Filialen auch überfallen worden? Nee. Die nicht? Aber die haben ja die Schlüssel also von dir. Also ich weiß von der Firma aus... dass die Schlösser bei allen anderen Filialen wohl ausgetauscht worden sind. Weißt du denn, wurde das bekannt gegeben, wie viel Geld die Täter erbeutet haben in diesem einen Tresor? Also was ich weiß, ist, dass die Täter halt mit dem LKW weitergefahren sind, zur nächsten Filiale, wo sie halt die Schlüssel von mir bekommen haben. Ja. Wurden da wohl gestört und haben alles stehen und liegen gelassen und sind geflüchtet. Und weißt du was, wie viel Geld da drin war? So circa um die 4.000 Euro. 4.000 Euro nur? Mhm. Ich sag es mal nur, und dafür dieser brutale Vorgang. Ja. Also machen wir wirklich drei Kreuze und danken wem auch immer, dass du gesund bist und dass dir nichts passiert ist. Richtig. Und ich hoffe sehr, dass du dann durch diese Behandlung so allmählich dann wieder stabil wirst, Tobias. Wann planst du wieder zu arbeiten? Ich hoffe. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal noch krankgeschrieben, bis die Psychotherapie da ein bisschen durch ist. Genau. Bis ich das Ganze etwas verarbeitet habe. Ja. Und dass ich dann so bald wie möglich wieder... Und du willst auch wieder fahren. ...in Filialen anfangen kann. Ja. Tobias, gute Besserung, alles Gute und nochmal super gut, dass du fit und gesund bist und dass dir nichts passiert ist. Ich danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören, Tobias. Darf ich nochmal einmal meine Freundin grüßen? Ja, aber ganz schnell auch jetzt. Dazu ermutigt hat. Ich wollte ihr nur danken. Okay, alles Gute, Tobias. Alles Ciao. Klar. Tschüss. So, jetzt bin ich mal gespannt. Leila 23, hallo. Hallo? Hallo? Leila 23 ist aber nicht hier. Ja. Da ist sie, Leila 23. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ich habe ein Problem. Ich habe ein Verhältnis mit meinem Freund, der zunächst. Ich habe keinen Wort verstanden. Du hast ein Verhältnis mit? Mit dem Zwillingsbruder von meinem Freund. Ach du lieber Himmel. Ja. Mit dem Zwillingsbruder, warum denn? Du hast ihn doch schon. Warum denn denselben nochmal? Ja, frag mich. Ich habe keine Ahnung. Mein richtiger Freund, der hat sich in den Jahren, wir sind 3 Jahre zusammen mittlerweile, der hat sich jetzt total verändert. Er ist halt nicht mehr so liebevoll und dann habe ich mich halt bei dem Zwillingsbruder halt immer ausgeheult und da haben wir dann gemerkt, dass wir die gleichen Ansichten haben und das war eigentlich, ja, die Anziehung war halt da und dann fing das halt so an. Wie lange läuft denn dieses Verhältnis schon? Also es fing vor einem Jahr fing das an. Ach, so lange schon? Ja, vor einem Jahr fing das an, dann hat das mein Freund sogar rausbekommen. Also ich habe es ihm selber gesagt, ich habe mich von ihm getrennt, ich wollte mich für den anderen entscheiden. Das habe ich ihm halt gesagt und dann war erstmal Pullen offen, dann war halt Stress und er hat mich halt vom Feinsten beschimpft, ist ja klar. Und dann hat mich der andere dann besucht und ich war dann halt mit ihm zusammen, aber ich konnte das nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen den Brüdern und dann habe ich mich dann doch wieder für den anderen halt entschieden. Er hat total um mich gekämpft, er war wieder so. Was mich sehr wundert, ist, dass der andere Zwillingsbruder das mitmacht. Weil ja, Zwillinge, die sind doch, das ist doch so eine feste Einheit, da kommt da auch unter Umständen gar keine Frau dazwischen. Ja, eben, das habe ich halt auch immer wieder gesagt, aber ja, ich bin für ihn die große Liebe und das, was er sich halt immer vorstellt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Bitte? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil es läuft immer noch weiter. Ja, aber du bist doch, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, von dem einen getrennt jetzt, von dem ersten, oder nicht? Nee, von dem ersten bin ich immer noch zusammen. Du bist immer noch zusammen. Ja, wir haben uns wieder zusammengerauft. Ach so, und dennoch läuft nebenher das mit dem anderen und dein Hauptfreund weiß das auch? Nein. Nee, das weiß er jetzt nicht. Der glaubt also, das ist jetzt gegessen, die ganze Sache. Ja. Ach du lieber Himmel. Und jetzt haben wir 59 und 46 Sekunden und wir können es nicht vertiefen. Aber wir rufen dich gleich nochmal an, Leila. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. So ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Gero Kuntermann, am Montag sind wir wieder da. Bis dahin.